Okay, also zu der Frauen, zu der Frage der Frauenbewegung in Lateinamerika und wie es dann auch mein Gefühl hier in Deutschland ist. Also ich muss sagen, in Lateinamerika wachen die Frauen immer mehr auf. Wir bewegen uns, wir kämpfen mehr. Aber und wir sprechen mehr darüber ganz offen, über unsere Rechte und über Gewalt gegen Frauen, was auch strafbar wird. Aber wir sprechen darüber weltweit. Die Frage ist, wie weit wir sind als Frauen in der ganzen Welt. Es ist so, dass in Lateinamerika viele Frauen aufgrund der finanziellen Situation unter Druck sind. Es ist aber auch hier in Deutschland so. Ne? Vielleicht weniger, weil hier auch die Möglichkeit zu im Sozialstaat gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt. Also in Bolivien zum Beispiel musst du arbeiten oder stirbst du. Entweder arbeiten oder arbeiten. Also Optionen gibt es nicht. Und wenn es keine Arbeit gibt, dann gehst du und arbeitest du als Putzkraft. Das ist, das wirst du sonst machen. Wenn deine Familie dich nicht unterstützt oder nicht unterstützen kann. Aber gerade diese Bedürfnisse provoziert oder verursacht, dass mehr Frauen auch arbeiten gehen. Es ist traurig, dass wir in Bolivien viele Frauen haben aus eher niedrigeren Sektor, finanziellen Sektor, die einen Beruf gemacht haben, erlernt haben, aber keine Arbeit bekommen. Es hat mit unserer politischen und finanziellen Situation zu tun. Aber wir haben ganz viele berufstätige Frauen, nicht berufstätige Frauen mit einer Ausbildung, mit einem Studium, die dann keine Arbeit finden. Aber wir gehen trotzdem raus und wir arbeiten. Das ist in Lateinamerika Muster. Und das ist auch gut so. aber wenn wir uns überlegen, wir Frauen, wir sind... Viele sagen, ich brauche keine Frauenbewegung mehr. Wir sind komplett emanzipiert. Wir haben alle Rechte. Also ich glaube, emanzipiert zu sein heißt nicht, wie ein Mann zu sein. Also ja, emanzipiert zu sein ist ein Mensch zu sein mit alle Rechte, also Recht auf Arbeiten, gegen Gewalt. Recht auch als kleines Mädchen in der Schule genau die gleichen Rechte wie die Jungs zu haben. Das haben wir auch jetzt, ne? In den Grundschulen. Die Kinder lernen gleich. Wir haben bis zum Studium, das ist wirklich hier in Europa, da sind die Chancen für die Mädels besser als in Ländern, wo du dich dann finanziell nicht leisten kannst oder wo die Schule, was weiß ich, 10 Kilometer weit weg ist und du laufen musst. Dann sagen die Eltern, lass den Jungen laufen. Und das Mädchen soll dann zu Hause bleiben, sie ist ein kleiner, was weiß ich. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Aber jetzt hier in Deutschland. Ich muss sagen, Bolivien hat viel früher schon eine Präsidentin gehabt als in Deutschland. Und in der Politik sind auch mehr Frauen repräsentiert als in Deutschland. Sag mal eben, wann das war und wer das war, die Präsidentin. Das war Lydia Messer, ich kann mich an ihren Nachnamen jetzt gerade nicht erinnern, aber das war in den 80ern. Ja, dann schon hatten wir schon eine Präsidentin, oder? Ja, das war in den 80ern, ich war noch klein dort, als wir sie hatten. Und wir haben so Frauen in der Politik schon lange und heute auch noch mehr. Und da muss ich sagen, jetzt... wenn wir uns mit der kommunalen Politik in Münster allein beschäftigen. Wir haben nächstes Jahr die Wahlen und die drei großen Parteien präsentieren ganz stolz drei Männer. Ja, also die Kandidaten dann für die drei Parteien sind für jede Partei ein Mann. Und es wird groß darüber gesprochen, wie gut sie verwalten können. Also wir haben drei Verwaltungsstärken Männer. Alle natürlich rein deutsch. Eine der Parteien hat eine Frau gehabt, die dann auch gern dann für das Oberbürgeramt kandidiert hätte. Und ich dachte, eine Chance, dass eine Frau auch da auch kandidiert. Aber nein, also sie konnte sich nicht durchsetzen. Das heißt, unsere Stadt Münster, was wie viele Jahre Geschichte hat, egal wo du hingehst, da hast du diese ganze Annengalerie, das sind nur Männer. Es sind nur Männer. Bezirksregierung, Bürgeramt, LWL, das sind alle Männer. Und jetzt, heutzutage, in diesen Monaten, kann sich nicht eine Frau in einer Partei durchsetzen, um zu kandidieren. Das heißt, wir Frauen sind wirklich, das ist nur ein kleines Beispiel von vielen anderen. Wenn eine große Institution mit Tausenden von Mitarbeitern hast, dann siehst du, oh, viele Frauen in Führungspositionen, aber das sind die niedrigeren. Je höher die Position ist, desto weniger Frauen sind da. Das ist unsere Realität heute. Wenn du dich dann wirklich weiter nach oben guckst und auch in den Homepage, es sind immer die besseren Positionen, das sind von Männern besetzt. Obwohl es auch kompetente Frauen gibt. Also wir sind mit der Frauenbewegung gar nicht weit, auch nicht hier in Deutschland. Und ich finde es wirklich traurig, ich finde es richtig traurig, dass hier in Münster keine Frau kandidieren wird. Und jetzt letztendlich, wenn man damit argumentiert, dass mit der Verwaltungserfahrung, ich glaube, wir wollen jetzt ein politisches, also Oberbürgermeister ist ein politisches Amt. Und wenn wir dann jemanden haben, der dann haben wollen, der dann verwalten kann, dann können wir eine Stelle ausschreiben. Wir sollen einen Verwaltungsangestellter, der super gut ist, das ist kein Problem. Ein politisches Amt sollte auch politischen Hintergrund haben. Ich glaube nicht, dass die Frauen in Deutschland, dass wir Frauen in Deutschland so weit sind. Und wenn man auch sich die Geschichte der Frauenbewegung anschaut, wo man ganz stolz präsentiert, irgendwelche Frauen, die Sportlerin waren oder Bücher geschrieben haben oder was weiß ich, da hast du durchaus Frauen aus der Oberschicht. Frauen, die dann studieren könnten, die dann Familien hatten, die dann auch noch mitgehalten haben. Aber für die Mittelschicht und Unterschicht, da gibt es auch tierisch große Unterschiede. Und heute auch noch. Das ist... Hast du dir für dich selbst und dein Amt jetzt, hast du dir was vorgenommen, was du gerne machen würdest, in der Hinsicht jetzt für die Frauen, für die Gleichstellung der Frauen? Ja, natürlich. Ich habe erstmal bin ich dann Vorsitzende geworden nebenbei, weil ich hatte das noch nicht damit geplant. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich bin die erste Vorsitzende Frau in 30 Jahren auch da hier. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass ich als Frau da bin, ist dann für andere Frauen schon eine Ermutigung. Genau, auch als Beispiel. Ich glaube, das ist gut, wenn man mehr Frauen hat, die dann auch solche Aufgaben übernehmen, weil so kommen auch andere Frauen mit. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach andere mitziehst. Einfach weil du da bist und jetzt da an der Spitze bist, werden wahrscheinlich andere sich ermutigt fühlen, dann nachzurücken. Okay, mit Maria können wir das ja machen. Ja, und das hoffe ich auch, weil ich habe natürlich im Integrationsrat Themen weiter nach vorne gebracht. Die waren vielleicht immer da. Aber Frauenthemen sind jetzt weiter vorne gerückt, dadurch, dass, ne? Und ich muss sagen, es gibt viele Mitwirkenden im Integrationsrat, viele Frauen, die ein enormes Potenzial haben. Und diese Frauen bauen mich auch auf. Manchmal, wenn ich fertig bin und denke, oh, ich kann nicht mehr, werde ich wirklich aufgebaut von den Frauen. Dieser Zusammenhalt ist total gut und wichtig. Entschuldigung.